Jungs weit mal ja. Hin vom Mikrofon. Mic check. Bring für dich ein Geburtstagsliedung. Aber okay. Wie gesagt, das ist yeah. Ganz easy und kein Problem für mich. Es ist wieder soweit, es ist der 11. Dezember. Du bist jetzt 19 und versuchst, deine Welt zu verändern. Du hast keinen Bock mehr auf Schule, doch du hast nicht mehr lang. Also zieh die Scheiße durch, gib Gas und bleib dran. Du willst Spaß, dann fang an, deine Zukunft zu planen. Nach einer aufregenden Nacht liegst du unter der Bar. Denn du hast zu viel getrunken und bist schon ziemlich betrunken. Denn jetzt blockiere ich das PC, müsst euch bisschen gedulden. Mann, ich bin übertrieben voll, mach Lieder für das Volk. Ich bin übertrieben stolz und die Teenies schreien toll. In meinem Studio seht ihr, wie das Licht da brennt. Du willst auch Party machen, lass uns doch zur Big FM. Du bist mein biggest Fan, weil ich Talent hab. Ich bin wie ich bin und scheiß auf die Gangster. Das ist deine Party, alle Leute freuen sich. Also lass es krachen, weil du heute 19 bist. Das ist ein Birthday-Track, also hebt eure Hände hoch. Es ist so fassbar, kommt und seht, wie die Menge tobt. Die ganzen Ladies edeln jetzt mit ihren Penny. Hört ihr diesen Fashion Flow? Ja, ich bin der Beste. Das ist ein Birthday Track, also hebt eure Hände hoch. Es ist unfassbar, kommt und seht, wie die Menge tobt. Die ganzen Ladies edeln jetzt mit ihren Pantyhose. Hört ihr diesen Fashion Flow? Ja, ich bin der Beste. Wappalapap, ich bleib im Takt, ich flow übertrieben und schreibe wie Pack. Ich komm ans Mic und zeig den Rappern, wie man es macht. Zurück zum Thema, ja, ich mach gern mal Witze. Du hast einen Nebenjob, doch hast es an der Kasse zu sitzen. Verdammt, ich mach mir eine Kippe an und schreib den Check für dich. Vergiss das erste Lied, weil das hier besser ist und weil dir alle Bonner Clubs viel zu Standard waren. Nimm den Alkohol und lass uns in den Fahnen. Das ist ein Birthday-Track, also hebt eure Hände hoch. Es ist unfassbar, kommt und seht, wie die Menge tobt. Die ganzen Ladies edeln jetzt mit ihren Pantyhose. Hört ihr diesen Fashion Flow? Ja, ich bin der Beste. Das ist ein Birthday-Track, also hebt eure Hände hoch. Es ist unfassbar, kommt und seht, wie die Menge tobt. Die ganzen Ladies edeln jetzt mit ihren Pantyhose. Hört ihr diesen Fashion Flow? Ja, ich bin der Beste. Das ist ein Birthday-Track, also hebt eure Hände hoch. Es ist unfassbar, kommt und seht, wie die Menge tobt. Die ganzen Ladies edeln jetzt mit ihren Pantyhose. Hört ihr diesen Fashion Flow? Ja, ich bin der Beste. Das ist ein Birthday-Track, also hebt eure Hände hoch. Es ist unfassbar, kommt und seht, wie die Menge tobt.